Und damit kommen wir auch schon zum schwierigsten Verhandlungspartner, den wir haben. Und das jeden Tag. Ja, Sie kennen ihn, der innere Schweinehund. Wie sieht es denn mit Ihren Neujahrsvorsätzen aus? Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Sie in immer heftigeren und dann nachlassenden inneren Diskussionen, also Verhandlungen mit dem inneren Schweinehund, erst Ihre Position verteidigen und sie dann Stück für Stück aufgeben? Ist Ihnen aufgefallen, dass es am Ende gar nicht mehr schwerfällt, die Position zu räumen, die man am Anfang noch vehement verteidigt hat? Und die Frage ist, passiert Ihnen das auch in den alltäglichen Verhandlungen? Der innere Schweinehund sitzt immer mit am Verhandlungstisch und kostet uns oft genug viel Geld. In vielen Verhandlungssituationen, egal ob privat oder geschäftlich, meldet er sich zu Wort. Er fordert Sie vielleicht auf, jetzt übertreib es doch nicht. Sei doch zufrieden mit dem, was du erreicht hast. Lass uns abschließen, damit wir noch in den Beachclub können. Nun gib ihr doch die 3%, damit wir unsere Ruhe haben. Kommt Ihnen bekannt vor? Ich höre diese Stimmen immer wieder. Für dauerhaft bessere Verhandlungsergebnisse mit Ihrer Familie, Ihren Kunden und Geschäftspartnern sollten Sie Ihren inneren Schweinehund deshalb in die Schranken weisen. Dazu sind klar formulierte Ziele und eine Belohnung für Ihren Verhandlungserfolg wichtige Hilfsmittel. Ich komme darauf zurück, wenn es um die Vorbereitung der Verhandlung geht. Kommen wir zu Win-Win und Harvard-Konzept. Wenn man sich mit dem Thema Verhandlung und Verhandlungsführung beschäftigt, kommt man um die zwei Begriffe nicht herum, Harvard und Win-Win. Deshalb hier ein kurzer Überblick. Das Harvard Negotiation Project hat ab 1978 systematisch untersucht, unter welchen Gegebenheiten Verhandlungen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. In dem Standardwerk Getting to Yes wurden 1981 von Roger Fisher und seinem Team einige allgemeingültige Prinzipien postuliert, bei deren Einhaltung ein guter Verhandlungserfolg zu erwarten ist. Im Kern geht es darum, dass ein Ergebnis beide Parteien einer Verhandlung oder eines Konfliktes als Gewinner dastehen lassen soll. Win-win. Wenn zwei Parteien verhandeln, gibt es ja für jede Partei zwei mögliche Ergebnisse. Sie kann gewinnen, win, oder verlieren, lose. Stellen Sie sich jetzt eine Matrix mit vier Feldern vor. Also ein großes Quadrat aufgeteilt in vier kleinere Quadrate. Im Feld unten links gewinnen beide Parteien. Das ist ein Win-Win. Im Feld oben rechts verlieren beide. Das ist Lose-Lose. Und auf den beiden anderen Feldern gibt es jeweils einen Gewinner und einen Verlierer. Also Win-Lose oder Lose-Win. Um zu einem Win-Win zu kommen, wird im Harvard-Konzept ein sachlicher Umgang mit dem Verhandlungspartner gefordert und der Prozess und die Lösung sollen auf der Metaebene beurteilt werden. Explizit wird von schlechten Übereinkünften um des lieben Friedens willen abgeraten. Manipulationsversuche, Druck und faule Tricks sollen direkt angesprochen und aufgelöst werden. Zusammenfassend aus dem Harvard-Konzept lassen sich vier Grundpfeiler erfolgreichen Verhandelns ableiten. Auf die Interessen konzentrieren und nicht auf Positionen beharren. Mensch und Probleme trennen. Optionen zum Vorteil beider oder aller Parteien entwickeln. Objektive, möglichst neutrale Kriterien entwickeln und anwenden. Allerdings, die Idee von Win-Win stößt auch an ihre Grenzen. Wenn es keine gemeinsamen Interessen gibt oder die Macht deutlich ungleich verteilt ist, dann gibt es keine Grundlage für eine Verhandlung, die den gemachten Anforderungen gerecht werden könnte. Fehlt das gemeinsame Interesse, dann gibt es keinen Lösungsraum, in dem man sich treffen könnte. Es gibt einfach nichts zu verteilen, mit dem die jeweils andere Seite einen Gewinn hätte. Kommt man trotzdem zu Verhandlungen zusammen, dann verlaufen diese meist schleppend und für beide Seiten frustrierend. Und wenn eine Seite in der Verhandlung deutlich mehr Macht hat als die andere, dann wird sie versucht sein, dies auszunutzen und auf Win-Lose zu spielen. Und auf der anderen Seite eine Partei, die nichts mehr verlieren kann, wird mit hohen Einsätzen spielen und viel riskieren. Ein Lose-Win oder ein Lose-Lose ist dann sehr wahrscheinlich. Wenn sich beide Parteien in Machtkämpfe verstricken, oder beide Seiten unerfahren im Verhandeln sind, droht ein Lose-Lose. Verhandeln ist ein Spiel und Spiele sollen Spaß machen. Verhandlungen haben Regeln, genau wie Spiele. Wenn Sie die Regeln kennen und beherrschen, werden Sie das Spiel erfolgreicher, mit weniger Angst und mehr Spaß gestalten können. Wie in jedem Spiel gilt es, die Strategien zu kennen, seine taktischen Möglichkeiten auszuweiten und möglichst viele Techniken zu beherrschen. So wie man Schach nicht an einem Tag lernt, so kann man auch Verhandlungen nicht von heute auf morgen perfekt beherrschen. Eine wichtige Regel trotz Win-Win lautet: Verhandeln ist ein hartes Spiel. Eher Rugby als Fußball und mehr Schach als Halma. Es geht darum zu gewinnen. Denn Win-Win bedeutet nicht, dass wir den Kuchen in der Mitte teilen. Es geht nicht um ein Spiel auf Unentschieden. Es wird mit hartem Körpereinsatz und vielen taktischen Tricks gespielt. Ganz egal wo, wenn Sie nicht zäh verhandeln, zahlen Sie zu viel oder bekommen zu wenig. Dies gilt auf dem Wochenmarkt genau wie beim Autokauf. Wenn Sie privat eine Wohnung verkaufen oder Ihre Karriere oder Ihr Gehalt befördern wollen. Und wenn Sie Ihre Ansichten im Team, im Freundeskreis oder in der Familie erfolgreich durchsetzen wollen, gilt es ebenso. Fassen wir das Ganze zusammen. In diesem ersten kurzen Kapitel ging es um einige grundsätzliche Verständnisfragen. Wir haben gelernt, dass Verhandeln eine besondere Form der Kommunikation ist und dass Sie jeden Tag bei vielen Gelegenheiten verhandeln. Ich habe Ihnen das Konzept von Win-Win, das auch als Harvard-Prinzip bekannt ist, in seinen Grundzügen vorgestellt.